Die Straße guckte zu, wir haben Schwarzgeld gemacht. In der Zone, die nicht schläft, Primetime, Mitternacht. War die härteste im Land und wir dissen aus Prinzip. Jeder kennt jetzt den Westen, nehmen wir Bang wie Dynamit. Waffenflaschen auf den Türsteher, Bonzen gefickt. Immer noch Ghetto Superstar, immer noch Sonnenbank Pimp. Walzen Rapper platt und hängen sie auf als Hurensohn Poster. Älter, brutaler, skrupelloser. Sido wird entführt von einer massigen Gestalt. Dann wird ihm Bali umgeknallt und er kriegt Arschfick mit Gewalt. Grafenberger Wald findet ihn ein Pfadfinder schon bald. Mit einer Narbe an seinem Hals und er atmet nur noch halt. Am Tatort von den Bullen keine DNA-Spuren. Denn in unserer Box waren Trainingshandschuhe. Stehen Gerichtsmedizin auf Vosikis Leiche. Wird er für einen Hund gehalten wie Frisbee-Scheibe. In seinen Albträumen ruft er Farid Farid, weil ihn seine Note für Farid Farid. Ich bin auf der Welt, um diesen Bastard zu bestrafen. Ficke deine Mama, bis deine Geschwister Papa zu mir sagen. Papa! Die kleine Hure filmt den Sex auf. Sie ist eine wilde Drecksau wie Sillas Ex-Frau. Ich lass keine Frage offen außer Ali Boumaier. Wieso reimt sich dein Name auf Haribo Gelee? Die Straße guckte zu, wir haben Schwarzgeld gemacht. In der Town, die nicht schläft, Primetime, Mitternacht. War die härteste im Land und wir dissen aus Prinzip. Jeder kennt jetzt den Besten, nehmen wir Bang wie Dynamit. Waffenflaschen auf den Türsteher, Bonzen gefickt. Immer noch Ghetto Superstar, immer noch Sonnenbank Pimp. Die Walzen Rapper platt und hängen sie auf als Hurensohn Poster. Älter, brutaler, skrupelloser. Egal ob klein wie Lars oder groß wie Lexington Steel. Hauptsache du Lexington. Ey, und ich ficke dich Paul Würdig. Und wenn du das nicht kapierst, erklär ich deinem Bodyguard nochmal ausführlich auf Türkisch. Du Alkoholiker, denk nicht du bist James Bond. Nur weil du gern Martinis ballerst, so wie K1. Und das hier ist kein Diss an K1. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, Bruder, stay strong. Doch du warst im Unrecht, Zeit, dass man das gerade rückt. Ali frisst Chips, Baklava, Snickers, Mars und Twix. Doch das war's noch nicht, er nimmt eine Handvoll Schokoladensticks. Mit nem Stapel Pringles, steckt das dann in ein Bananasplit. Garniert es mit ner Ladung Spieße vom Adana Grill. Taucht die ganze Masse fröhlich in nen Avocado-Dip. Wickelt dann das Ganze in ne Family-Salami-Pizza. Und der fickt drauf, wie Hilalda die Salami ist. Die Straße guckte zu, wir haben Schwarzgeld gemacht. In der Tone, die nicht Primetime, Mitternacht. War die härteste im Land und wir dissen aus Prinzip. Jeder kennt jetzt den Besten, nehmen wir Bang wie Dynamit. Waffenflaschen auf den Türsteher, Bonzen gefickt. Immer noch Ghetto Superstar, immer noch Sonnenbank Pimp. Walzen Rapper platt und hängen sie auf als Hurensohn Poster. Älter, brutaler, skrupelloser. Früher schief angesehen, heute knien alle nieder. JBG, Farid Bang, Boss, wann featuret ihr wieder? Damals in Flingern von 2 Euro Döner gelebt. Heute Geschäftsessen mit Majors auf der Königsallee. Das ist wie wenn wir Benz fahren, da werden Vermögen bewegt. Für all das wären wir damals bereit zu töten gewesen. Check das Löwenemblem, check den Boxhandschuh. Zukunftsreif, mehr als YouTube-Hypes und Blogger-Ruhm. Wir beenden Deutschraps Opfertum in Stereo. Und haben mehr Boxen verkauft als die WBO. Keine Medienshow, keine Business-Features, heute wissen Sie das? Die Jungs von JBG sind Bros. 2009 in Düsseldorf, wir waren die coolsten hier. Wir nahmen das Rheingold auseinander wie ein Juwelier. Stiegen von der Straße auf wie Dampf aus dem Gullideckel. 2Gs umgeben von Schlangen, Gucci Jacket. Und wir haben uns seit dem Start der Rap-Karriere nichts vom Major vorschreiben lassen, wie Army-Deserteure. Es war zu Anfangstagen oft hart wie ein Pumpgun-Stahl geschossen. Hätten die Zigo-Kids in Belgrad uns die Kamera gezockt, wären die Videos nie erschienen. Unsere Blogs waren Game-Changer. Machen wir was für die breite Masse, damit Way-Gainer. Boss und Banger, bei Beef zu jeder Bluttat bereit. Wir haben alle gefilmt wie Groupie-Hos im Fußballverein. Eine Menge harte Zeiten auf dem Weg zum Superstar-Life. Geld kommt, Geld geht. Doch eine Bruderschaft bleibt. Hype kommt, Hype geht. Doch eine Bruderschaft bleibt. Eine Trilogie endet, doch eine Bruderschaft bleibt.